Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt müsst ihr mich aber hören. So. Ja, ich hör dich. Okay, das mit deiner Stimme, die hört sich scheiße an. Ich hör dich. Hast du heute hier auch Shitty-Core? Ganz gut. Ja, wer nicht singen kann, braucht Autotune, nicht wahr? Ja, ich hör dich. Hörst du mich auch? Ja, so schwul, wie du dich auch anhörst. Na gut, der gibt uns hier einen schönen Beat vor. Wollen wir mal loslegen? Ich denke mal was aus. Was, kannst du übrigens auch Gitarre spielen jetzt nebenbei? Ja klar, im Provox, iPad, ist doch egal, ey. Ich kann alles. Wenn's deinem Ego gut tut. Keyboarder. Sound? Wiederholst du meinen Sound? Ich höre alles doppelt.